indem wir Dinge kaufen, uns für bestimmte Waren entscheiden und gegen andere, vergewissern wir uns unserer Existenz und unseres freien Willens. Das klingt nicht so, als würde man damit der Individualität von Menschen gerecht werden, aber so ist es. Nicht viel mehr als Konsum. Man kann sich eine Zukunft kaufen. Menschen fühlen sich glücklicher, wenn sie Urlaub geplant haben. Man kann sich ein Gender kaufen. Brüste, einen Penis. Man kann sich Kinder kaufen. Adoptionswillige Paare sollten in sicheren Vermögensverhältnissen leben. Man kann sich die Uniform des eigenen Berufsstandes kaufen und sich damit dem Normaltypen seiner gesellschaftlichen Gruppe angleichen. Dunkle Wolljacken für Gymnasiallehrer, gepunktete Krawatten für Sparkassenmitarbeiter, weiße Sneaker und schwarze Hemden für Journalisten in Berlin und Hamburg. Diese Uniformen werden noch uniformer dadurch, dass sie medial verstärkt werden. Auch in Serien tragen Gymnasiallehrer die Sachen, die Gymnasiallehrer tragen. Und auch auf Instagram sehen Journalisten aus, wie sie auszusehen haben. Es ist Darstellung und Züchtung gleichermaßen.